Geistern und am Bett. Ob ich da Angst vor hätt? Mein Großer, das sind bloß Schatten an der Wand. Du hast mich gründlich ausgefragt. Hab dir schon dreimal gute Nacht gesagt. Komm, lass sie los, jetzt meine Hand. Ich wollt die Welt für dich zu meinen Spielplatz machen. Jetzt liegst du da, inmitten tausend bunter Sachen. Doch tief da drin ertrinkt dein Plüschtier mehr an Lachen. Ich kenn's nur zu genau. Ich verspreche dir, das Licht bleibt an. Und ich halte dich, bis du schlafen kannst. Und später schleiche ich leise raus. Und ich hoffe so sehr, du wachst nicht auf. Ich start noch ne CD für dich. Nur bitte stell die Frage nicht, wohin ich jetzt noch geh. Frag nicht, wohin ich jetzt noch geh. Seh mich im Zimmer um, hier liegt ne halbe Kindheit rum. Ein stummes Meer aus Spielzeug klagt mich an. Deine Augen fragen still, warum ich hier nicht bleiben will. Oh Lord, nein, du bist ganz bestimmt nicht schuld daran. Ich wollt so sehr, dass alles hier zusammenpasst wie auf dem Bild, das du heute von uns dreien gemalt hast. Du lächelst mit, doch du reißt dich nur zusammen, ich weiß das. Erinner mich genau. Oh, ich erinner mich genau. Ich verspreche dir, das Licht bleibt an. Und ich halte dich, bis du schlafen kannst. Und später schleiche ich leise raus. Und ich hoffe so sehr, du wachst nicht auf. Ich start noch ne CD für dich. Nur bitte stell die Frage nicht, wohin ich jetzt noch geh. Frag nicht, wohin ich jetzt noch geh.